Storytime, ein Podcast von und mit Paula Charlotte Kittelmann und Fabian Faruk Ajaj. Hallo Paula. Hallo Fabian. Schön, dich zu hören. Ja, gleichfalls. Wie geht's dir denn? Mir geht es sehr gut. Ich habe gar nicht so viel gemacht. Das war irgendwie eher in den letzten Tagen hatte ich so eine Urlaubsstimmung zu Hause. Das hast du letzte Folge auch schon erzählt. Ja, viel Urlaub. Aber nächste Woche muss ich jetzt wirklich wieder arbeiten. Deswegen, der Urlaub ist jetzt auch zu Ende. Aber ja, viele Spaziergänge gemacht, so auf Distanz, so Gassi gegangen. Solche Dinge, also schon ein bisschen mehr draußen gewesen wieder in der Natur und ja, ich fühle mich gut. Wie geht es dir? Schön. Ja, mir geht es eigentlich auch gut. Ich überlege gerade, was so in der vergangenen Woche war. Also die Arbeitssituation ist halt immer noch nervig, weil wir in Kurzarbeit sind und trotzdem aber eine über 100%ige Belegung haben von den Patienten und Patientinnen her. Aber ansonsten geht es mir echt gut. Also ich habe jetzt schon wieder ganz schön viele Projekte am Start, wo ich immer denke, also auch so generell, es ist irgendwie nach wie vor ja doch so ein bisschen Lockdown und trotzdem ist mein Wochenende immer komplett voll. Also das ist so ein bisschen, it's magic, I don't know. Ja, aber das sind natürlich irgendwie auch alles schöne Sachen und ich freue mich da total drüber. Und ja, habe irgendwie nicht so richtig gut geschlafen heute Nacht mal wieder, aber das Thema müssen wir ja jetzt nicht schon wieder aufrollen. Bin aber dann doch erstaunlich fit eigentlich. Schön. Ja, genau. Ich wollte dich was fragen und zwar, jetzt ist ja diese Lockerung, also der Lockdown ist so ein bisschen gelockert und trotzdem herrscht ja auch Maskenpflicht. Wie ist das so für dich mit dieser Maske im Alltag? Wie findest du das? Ja, es stört mich persönlich nicht groß. Ich habe aber Leute darüber reden gehört, dass sie das so sehr stört, dass sie zum Arzt gehen, um sich einen Maskenattest zu holen. Bitte was? Also wurde mir dann auch quasi dann, also ich bin in dieses Gespräch dann hineingeraten und das wurde mir dann auch empfohlen. Und mich stört diese Maske auch nicht groß. Also man zieht die im Laden an, wenn man Bahn fährt oder sowas, was ich sowieso eigentlich nicht tue. Und ich gehe doch nicht zum Arzt und täusche irgendwas vor oder sag irgendwas, damit ich diese Maske nicht tragen muss und dann Leuten so ein Attest ins Gesicht halten muss. So nach dem Motto, ich muss keine Maske tragen. Ich habe irgendwie einen Weg gefunden, um mich zu befreien. Und das verbunden mit so einem O-Ton, diese Masken bringen doch gar nichts und das ist doch alles Humbug. Also ich bin da plötzlich in dieses Gespräch hineingeraten und fand das richtig merkwürdig, dass Leute so weit gehen, nur um diese Masken für ein paar Minuten nicht zu tragen. Ja, also ich kann mir vorstellen, irgendwie, dass das für Menschen mit so Panikattacken und so echt schwierig ist. Also das ist ja auch bei uns in der Klinik zum Beispiel manchmal Thema, ne? In der Angstgruppe zum Beispiel. Das verstehe ich dann schon auch, aber ansonsten, ja, ich bin halt irgendwie so hin und her gerissen, weil ich denke mir so irgendwie, also die Masken sind ja vornehmlich dazu da, andere zu schützen und sich selber schützt man ja damit eigentlich kaum bis gar nicht und ich habe irgendwie das Gefühl, die gaukeln so eine falsche Sicherheit vor, weil, also ich weiß nicht, wie du das handhabst, eigentlich ist das ja so gedacht, man setzt die zu Hause auf und dann wackelt man los nach draußen und dann setzt man die auch, nachdem man sich die Hände gewaschen hat, erst wieder ab und wo tut man die dann hin? Ich hänge die jetzt hier immer an so einen Haken an meiner Garderobe in meinem Zimmer. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich die aber teils halt auch ab und dann stecke ich die in die Jackentasche und das kann es ja auch nicht sein, dass ich dann mit den Händen quasi diese Maske wieder angriffle und wenn ich die runterziehe, fasse ich die an und wenn ich die hochziehe, fasse ich die an und so. Das weißt du, das ist irgendwie... Ja, so eine Handhabung mit so einem Objekt, was uns bis vor 2 Monaten im Prinzip so völlig unbekannt war, dauert auch irgendwie so ein bisschen. So, das ist so ein neues Objekt in unserem Leben mit einer Funktion, die vorher nur bestimmte Berufe gebraucht haben oder Menschen, die irgendwie auch mit Krankheiten umgehen, alles Mögliche, aber der Großteil der Bevölkerung, der Bedarf war eigentlich, geht sofort fast null auf alle Menschen. Und plötzlich ist dieser Gegenstand da. Und wir müssen erstmal, glaube ich, lernen, wie wir mit dem handhaben. Und da fand ich auch so die Informationsvermittlung irgendwie mäßig nur. Irgendwie bin ich persönlich zum Beispiel bei YouTube dann auf viele Videos irgendwie gestoßen, die das erklären und auch nochmal erklärt haben, so die Maske alleine bringt natürlich nichts. So, wir brauchen immer noch Social Distancing, wir müssen immer noch Abstand halten. Natürlich ist die Maske kein kompletter Schutz, aber ich finde so im, wenn man mehrere Schutzmaßnahmen ergreift, ist das auch eine sinnvolle Schutzmaßnahme, die bestimmte Dinge ergänzt. Also sie macht ja nicht nichts. Und ja, das stimmt. Also dass man das anerkennen muss und nicht sagt, die Maske bringt nichts, ich gehe jetzt zum Arzt und sage, ich kann nicht atmen und muss sie dann nicht mehr aufsetzen, dann wurde das ganze Konzept Maske nicht verstanden. Ich finde das sowieso irgendwie, merke ich so schwierig. Also ich merke das bei anderen und teile es auch bei mir selber, dass es jetzt so schon, also es sind jetzt fast 2 Monate, die dieser Lockdown ja anhält, ne? Ich glaube, am 12. Ja. März oder so ging das los. Und also was ich jetzt merke, dass die Leute, die halten einfach keinen Abstand mehr. Also es macht mich teilweise auch wahnsinnig, wenn ich morgens zur Arbeit fahre oder von der Arbeit komme und aus dem Zug aussteige und die Leute stehen da halt genau wie früher in bester Kartoffelmanier so direkt vor der Tür und ich denke mir so, Leute, ich möchte hier aussteigen und zu euch Abstand halten und so geht es einfach nicht. So. Ja. Und gleichzeitig merke ich halt auch, wie ich zum Beispiel wieder mich mit mehr Freunden und Freundinnen treffe. Natürlich auch trotzdem immer mit Abstand, aber ich habe das Gefühl, dass generell so dieses oh Gott, es ist so krass und es ist eine Pandemie und wir dürfen uns alle nicht antatschen und niemand darf jemals aus der gleichen Flasche trinken. Weißt du, so dieses krasse Bewusstsein, was man am Anfang dafür hatte, ich habe das Gefühl, dass das schon wieder so ein bisschen nachlässt, weil sich so eine Normalisierung eingestellt hat. Ja, und das ist auch gefährlich dann, glaube ich, bei so einer zweiten Welle, wenn dann so eine zweite Welle tatsächlich kommt und dann nochmal so zurückgehen in den stärker isolierten Zustand wieder, ist, glaube ich, sehr schwierig, weil man das ja schon einmal quasi überwunden hat. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendwelche Daten oder vielleicht psychologische Studien gibt, bestimmt, was so passiert, wenn so eine Situation irgendwie erst stramm gezogen wird, wir sind alle zu Hause und jetzt ist sie so ein bisschen lockerer und wir gewöhnen uns daran und wir gehen spazieren und viele Leute sind draußen. Also ich habe auch irgendwie jeden Tag, wo ich draußen bin, so ein Sonntagsgefühl. Mhm. So, weil die Leute gehen spazieren mit ihren Hunden, viele fahren zum See, sind im Wald und wo man auch Abstand halten kann und wo die meisten auch, also da sind auch keine großen Gruppen unterwegs, aber die Menschen sind aktiv. Und von diesem Zustand nochmal zurückzugehen in diese, wir müssen uns jetzt wieder komplett selber isolieren. Ich weiß nicht, wie die Menschen das aufnehmen. Ich weiß nicht, was da psychologisch passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach wird für viele. Ja, ich denke. Weil man ja quasi schon so der Virus ist gefährlich überwunden hat, sodass der Virus nicht mehr so gefährlich ist und dann wieder zurückzugehen ist. Ich war jetzt mit einem Freund unterwegs. Das war also wirklich, das war total lustig. Wir saßen am Kanal und er hatte irgendwie sein Handy in der Hand und hatte in dem Moment eine E-Mail bekommen von seinem Vermieter. Und der Vermieter ist halt so ein Besitzer, der irgendwie so ein Wessi, der halt hier mehrere Häuser hat. Und er hat wirklich eine E-Mail an alle seine Mieter und Mieterinnen geschrieben, mit irgendeinem Link zu einem Artikel und schrieb dann in dieser Mail, wie das denn sein kann und dass hier unsere Grundrechte so eingeschränkt werden, so Maskenpflicht und nicht rausgehen dürfen und so. Und dass man ja merkt, dass das Roland-Koch-Institut, Betonung liegt auf Roland, ja lügt mit den Zahlen und dass die Fallzahlen ja gar nicht so schlimm geworden sind und so, wo ich mir denke, ja, die Fallzahlen sind ja nicht so schlimm geworden, weil es diesen Lockdown gab und ich glaube, dass die Menschen das nicht so richtig, also weißt du, diesen Zusammenhang blendet man, glaube ich, leicht aus, weil das Gefühl bei vielen war so, ja, oh Gott, Pandemie, ich muss mich zu Hause verstecken, damit ich nicht krank werde, so, und nicht, die Menschen müssen von der Straße wegbleiben, damit sie sich nicht alle miteinander anstecken und das Gesundheitssystem überlastet wird. Also ich glaube, dass das Bewusstsein dafür schon da ist, aber das ist ja nicht das erste Gefühl, was entsteht. Na, weil das ja so eine langfristige Konsequenz ist, dass dieses Flatten the Curve ist ja was Langfristiges und das Unmittelbare ist ja dieses, ich sitze zu Hause und schütze mich und meine Liebsten irgendwie selber. Und jetzt ist das halt so, okay, es ist halt überhaupt nichts passiert, kann ich auch wieder rausgehen, alles wie vorher, wieso war ich eigentlich überhaupt drin? So. Ja, so Ursache und Wirkung, das Verständnis für Ursache und Wirkung wirkt ein bisschen entkoppelt. Genau. ja, fand es auf jeden Fall schön, wie dieser verschwörungstheoretische Vermieter da auch noch Roland-Koch-Institut statt Robert-Koch-Institut geschrieben hat. Das ist, war irgendwie funny, ja. Obwohl natürlich der Inhalt nicht funny ist und die Tatsache, dass es halt wirklich Menschen gibt, die das dann glauben, so, ne? Ja, und ich glaube, das ist keine kleine Zahl. Also was mich letzte Woche stark schockiert hat, so an Bildern, waren diese Proteste in den Vereinigten Staaten, die ja so ein ganz tiefes Gefühl oder eine ganz tiefe, abgefahren, auch teilweise auch gefährliche Verbundenheit mit der Verfassung haben und mit den Freiheitsrechten, ne, die dann da einfach rumlaufen und dann den Weg von medizinischem Personal blockieren und den Abstand nicht halten und in großer Zahl quasi so die Stadt einnehmen und so eine Demo machen und ich weiß nicht, also ob das hier auch passieren kann, es war so eine direkte Frage, die ich mir gestellt habe, dass wirklich so eine Gibt's, Masse... Gibt's, glaube ich, schon. Ja, schon. Ich habe schon Bilder gesehen von so deutschen Monis, die so demonstriert haben, hier von wegen, ich lasse mich nicht in mein Grundrecht einschränken, die hatten alle keine Maske auf und standen so 2 Zentimeter voneinander entfernt. Ja. Und dann auch noch mit so Protestschildern, I need a haircut in den Vereinigten Staaten oder sowas. So, das war dann das Protestschild. Ja, super, super kreativ. Also dafür auf die Straße gehen und die Zahlen in den Vereinigten Staaten sind ja erschreckend. So, also total. Es ist richtiger Ausnahmezustand dort und das nicht anzuerkennen, obwohl die Bilder und die Informationen alle, die sind irgendwo da. Die sind nicht immer leicht zugänglich, aber Ich weiß nicht, wie man davor die Augen verschließen kann, was da gerade passiert und nicht sehen kann, dass das hoch ansteckend ist. Und ja, da fand ich so einen Tweet gut von dem Account der Volksverpetzer, ja. Dass es quasi nur einen persönlichen Corona-Fall braucht, um aus so einem Verschwörungstheoretiker so einen Mensch zu machen, der davon plötzlich betroffen ist, dass dann diese Theorien völlig egal sind und auch diese Haltung so. Aber solange das weit weg ist und solange das abstrakt ist, ist das halt, glaube ich, begreifen das viele nicht. Ja, glaube ich auch. Also so geht es mir persönlich ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist immer noch irgendwie so ganz merkwürdig weit weg. Aber ja, das ist halt nur so lange so, wie es halt wirklich in der eigenen Erlebensrealität keine Rolle spielt. Entweder weil man halt nicht in einem Beruf arbeitet, der unmittelbar damit in Kontakt ist oder eben weil aus dem näheren Umfeld niemand betroffen ist. Ja. Ja. Na gut. Fabian, hast du einen ersten Song für uns? Ja, ich habe einen Song und zwar hat mich das jetzt sehr lange gequält, dass du mich ja in der letzten Show gebeten hast, einen Dancebanger zu spielen. Und das Lied, was ich gewählt habe, war in Augen mancher kein richtiger Dancebanger. Und dafür möchte hast ich. Hast du da jetzt, Feedback bekommen? Da habe ich Feedback bekommen. Das wurde mir fast jeden Tag vor die Nase gehalten. Okay, krass. Ja, deswegen Grüße gehen raus an Andreas und ich würde mal sagen, wenn du nicht tanzt, liegt das an deiner Attitüde. So. Also ich muss sagen, ich habe den Track ja, also ich habe die Sendung gehört, hab dann richtig auch gesagt, so, ich kann mir richtig vorstellen, wie Fabian seinen Booty dazu schenkt. So. Ich habe getanzt. So, ich sag's, wie es ist. Schön. Trotzdem jetzt ein Dancebanger für Andreas, ja. Breakbot, Baby, I'm yours. Ah, ja, wunderbar. Super cool. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, and love so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from gray to gray, all that time. Baby, won't you understand that you mit welcher Zeit aus deinem Leben verbindest du diesen Song? Den hat Andreas mir geschickt als Vorschlag für einen Dance-Banger-Song. Das ist natürlich nice. Voll gut. Dann danke, Andreas. Also, was wir jetzt machen sollten, ist vielleicht eine neue Kategorie vorstellen, die wir haben. Und ja, dann gehört das Mike dir. Ja, genau. Die Idee war, eine neue Kategorie einzuführen, und zwar eine Buchvorstellung. Also wir haben ja den Kartoffel-Award und die Urlaubserinnerung, und das ist ja eher so ein bisschen Quatsch, bisschen Rant, bisschen Erzählen, bisschen schöne Erinnerungen. Und ich dachte, dass vielleicht mal noch was Greifbareres dazu kommt für die Hörerinnen und Hörer. Und eben auch, weil wir ja eigentlich nicht aus den Augen verlieren wollen, dass unser Podcast sich eben auch mit Literatur beschäftigt, war die Idee, dass wir eine Buchvorstellung pro Sendung machen. Und ich habe ein Buch mitgebracht. Das habe ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen von, ich zeige es Fabian kurz in die Kamera, wir machen ja wieder über WhatsApp-Call, habe ich zum Geburtstag bekommen von meinen lieben Freunden Franziska, Chrissy und Benny. Und das Buch heißt Ihr Körper und andere Teilhaber, ist von Carmen Maria Machado. Das sind Erzählungen. So, nun ist es so, das ist alles unglaublich absurd. Also wirklich, ich lese einfach mal kurz den Klappentext vor, weil das fasst es irgendwie ganz gut zusammen. Ein grünes Band, das zum Auslöser eines Übergriffs wird. Ein Ballkleid, das mit der Haut seiner Trägerin vernäht wird. Ein weiblicher Körper, der von Tag zu Tag durchsichtiger wird. Carmen Maria Machado erzählt von Frauen, deren Existenzen von Männern gewaltsam überschrieben werden, und fragt, wie können Frauen in einer Welt überleben, die sie, ob durch Ehe, Mutterschaft, Tod oder Ballkleider, zum Verschwinden bringen will. Dabei reißt Machado unbekümmert alle Barrieren ein, die je zwischen psychologischem Realismus und Science-Fiction, Komik und Horror, Fantasy und Fabeln bestanden haben. Und das ist halt wirklich so ein Ding, also du kannst dir halt nicht vorstellen, ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen und war einfach nur mega verwirrt. Also ich war so richtig baff, weil diese Geschichten erstmal so ganz, ganz absurde Inhalte haben. Also das, was hier zum Beispiel angesprochen wurde mit dem grünen Band, das ist so eine Kurzgeschichte, da geht es darum, dass jede Frau an ihrem Körper ein Band trägt, ein Stoffband. Und die Erzählerin hat es um den Hals. Und ihr Mann, der auch schon quasi in Teenagerjahren ihr Freund ist, mit dem sie auch das erste Mal Sex hat und so, mit dem sie alle Intimitäten teilt, alle Geheimnisse, nur an dieses Band darf er nicht ran. Und sie erzählt ihm halt auch nicht, warum sie das hat, und irgendwann wird er halt übergriffig und nimmt ihr dieses Band ab. Und also man merkt dann halt schon so im Laufe der Geschichte, verschiedene Frauen haben eben auch diese Bänder an unterschiedlichen Körperstellen. Und er zieht ihr dieses Band ab, und das ist jetzt quasi ein Spoiler, ist ja aber nur eine Geschichte. Und sie schildert quasi, wie ihr Kopf so von hinten, also so nach hinten wegfällt vom Hals. So, weil er dieses Band löst. Und ich finde das so interessant, also wirklich diese feministische Perspektive anhand von so absurden Erzählungen zu schildern oder schildern zu können, wie sich so Übergriffigkeiten anfühlen. Oder es gibt eine Geschichte, da geht es darum, dass alle Frauen in der Gesellschaft nach und nach durchsichtig werden. Und die sterben nicht, die sind dann einfach so komisch körperlose Hüllen und ne, wie halt da so diese Unsichtbarmachung thematisiert wird. Und es ist total queerfreundlich. Also sie schreibt, die Geschichten sind alle aus der Ich-Perspektive, und ganz oft haben die Erzählerinnen auch Ehefrauen, also sind quasi in lesbischen Beziehungen. Und ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Es ist nicht unbedingt ganz leicht zu lesen, weil die Geschichten manchmal auch wirklich ein bisschen krude sind, aber es regt auf jeden Fall so zum Nachdenken an und gibt, finde ich, auch immer ganz schöne Bilder für das, was so mit Frauen oder mit weiblich gelesenen Personen oder eben nicht Cis-Männern in unserer Gesellschaft so passiert. Leih es mir bitte aus, wenn du fertig bist. Ja, mache ich. Ich bin auch fast fertig. Ich habe noch hier, guck mal, kannst du nur noch hier so ein bisschen zu lesen. Ja. Mache ich gerne. Also, ja. Ich bin direkt begeistert von dieser von dieser Bilderebene, die sie da aufmacht, weil da ist auch so eine Brutalität mit drin, und ich glaube, das ist wichtig, absolut, das irgendwie sehr schonungslos zu zeigen, und was Übergriffigkeit bedeutet, was das mit den Menschen macht, die davon betroffen sind, so wie das einen. Also ich fand das mit dem Band tatsächlich sehr schön, so dass das irgendwie einen auch, naja, irgendwas man fällt auseinander plötzlich. Also es passieren dann Dinge mit einem so, die völlig unkontrolliert sind. Und das klingt nach einem starken Buch. Ja, genau. Das heißt, nochmal zum Mitschreiben oder wie auch immer, Ihr Körper und andere Teilhaber von Carmen Maria Machado, also Machado. Aber wir teilen es auch wie immer in unserer Story dann. Genau. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Und zwar habe ich mir so die letzte Woche so sehr viele Gedanken um das Thema irgendwie Zukunft gemacht. Also so habe so auch verschiedene Zeitspannen mir irgendwie so innerlich aufgebaut. Wie sieht das Leben in einem Jahr aus mit dieser Pandemie oder auch in 10 Jahren? Was verändert sich alles? Ich habe auch beobachtet, dass so plötzlich sowas wie zum Beispiel Masken, vor 2 Monaten gab es die nicht und jetzt sind die irgendwie schon Fashion und große Marken stellen die her, dass das auch so schnell geht, wie sich das verändert. Ja, total. Und da das aber ein sehr großes Thema ist, dachte ich, ich beschränke das auf eine Facette und zwar, wie stellst du dir denn die Zukunft der Clubkultur vor? Vieles wird sich ja verändern. Willst du das auf eine Facette beschränken? Ich finde das tatsächlich eigentlich ein Thema, über was man noch ein bisschen länger sprechen könnte. Ja, voll. Also können wir auch machen. Ich hatte nur Angst, dass das ein riesiges Fass ist, aber wir können es gerne aufmachen. Ich bin daran sehr interessiert. Vielleicht könnten wir ja so ein bisschen auf der privaten Ebene anfangen, also was sich so in unserem unmittelbaren Umfeld verändern wird. Mhm. Weil wir hatten ja schon immer mal so ein bisschen angesprochen, das Thema Politik, ne, Umbruch irgendwie des Systems. Und das, finde ich, ist nach wie vor irgendwie sehr schwer einzuschätzen. Also gerade, finde ich, auch wenn man jetzt zum Beispiel in die USA schaut und ich mir immer wieder denke, wie können denn die Leute immer noch, nachdem Donald Trump so viel Müll verursacht, immer noch der Meinung sein, ja, das ist der, den wir wählen wollen. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich mir denke, boah, ey, ich kann irgendwie gar nicht darüber nachdenken, wie sich das alles noch entwickelt. Ja. Und vielleicht ist es deswegen ganz schön zu schauen, was ist denn in unserem unmittelbaren Umfeld. Ja. Hast du dir selber darüber schon mal Gedanken gemacht? Nee, aber fang du doch mal an. Ich wollte jetzt nicht meine eigene Frage beantworten. Stimmt, du hast die Frage gestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast schon mal darauf eingegangen bin. Irgendwie kommt mir das so vor. Also auf jeden Fall profitiere ich sehr von diesem Lockdown, weil ich irgendwie dazu komme, mich viel mit mir auseinanderzusetzen und irgendwie auch mir die Zeit für mich zu nehmen und mich zu entspannen. Und das ist auf jeden Fall was, wovon ich hoffe, dass ich es weiterhin beibehalten kann, weil ich hatte mich am Wochenende mit unserer gemeinsamen Freundin Nasti zum Spazieren getroffen. Ihr möchte ich übrigens auch den nächsten Song widmen, aber das können wir später noch machen. Ich habe mich mit Nasti zum Spazieren getroffen und dann haben wir eben auch so ein bisschen darüber gesprochen und sie nannte das dann so schön FOMO, das habe ich noch nicht gehört, nämlich Fear of Missing Out, also so die Angst, was zu verpassen. Und momentan passiert ja wirklich einfach nichts. Ich hatte auch mit meinem Mitbewohner so das Gespräch, wie gechillt wir das eigentlich finden, dass momentan irgendwie nicht so viele Partys und so stattfinden, weil man ganz oft so das Gefühl hat, ich muss da jetzt hin, alle meine Freunde sind da, ich verpasse was, wenn ich nicht da bin, auch wenn man vielleicht eigentlich irgendwie müde ist und eigentlich, weiß ich nicht, einen Abend im Bett chillen will. Und das habe ich auf jeden Fall relativ stark. Und eben so mein Aktionismus, ständig irgendwelche Projekte zu machen und irgendwie mit neuen Leuten Fotos zu machen und da einen Artikel zu schreiben. Und das ist halt gerade so auf ein Minimum begrenzt. Ich habe trotzdem einen vollen Terminkalender, so mit weißt du, so Artikel von zu Hause aus. Ich wollte gerade fragen, es hat sich doch eigentlich nicht viel verändert. Ja, aber ich bin quasi irgendwie nicht mehr so viel on the run. Und da hoffe ich, dass sich das auf jeden Fall noch in meiner Psyche noch ein bisschen mehr verankert, damit ich diese Fear of Missing Out halt irgendwie nicht mehr so sehr noch weitertrage quasi, ne? Aber interessant, dass du es geschafft hast, so lange an diesem Begriff irgendwie vorbeizuschwimmen. Also ich kenne den schon recht lange und der hat auch, viel von meinem Verhalten beschrieben. So. Mhm. Spannend. Ja, vielleicht können wir ja an dieser Stelle für die liebe Nasti den Track spielen. weil wir hatten auch ein intensives Gespräch über Selbstzweifel und so weiter. Und ohne das jetzt breittreten zu wollen, ist mir da auch wieder mal aufgefallen, wie viele von meinen Freunden und Freundinnen, die super shining personalities sind und die total großartige Dinge tun, einfach mit von so vielen Selbstzweifeln betroffen sind. Und dann habe ich einen Track gehört, den kennst du sicherlich auch, von The Psychedelic Furs, Love My Way. Ja. Den würde ich jetzt gerne spielen. Ja, wunderbar. Love My Way von The Psychedelic Furs ist ja aus den frühen 80ern, den 1980ern. Und der Frontmann der Gruppe, Richard Butler, hat tatsächlich auch mal in einem Interview gesagt, dass der Song ja basically an die Menschen gerichtet ist, die aufgrund ihrer Sexualität strugglen. Also die Message ist so ein bisschen, ja, don't worry about it. Und ist quasi für queer people. Und ein bisschen passend dazu fand ich eben dieses Gespräch mit ihr, wo ich das Gefühl hatte, sie struggelt da halt mit etwas oder mit einem Teil ihrer Identität. Don't dim your light ist so ein neuer Satz, den ich ganz gerne Freunden ins Gesicht schmeiße, die es sich wagen, schlecht über sich selber zu sprechen. Ja. Ja, das muss sofort unterbunden werden. Genau. Fabian, was wird sich denn für dich ändern? Was meinst du? Ich weiß gar nicht, also was ich so, ich vermisse natürlich so das öffentliche Leben auch und Bars und Clubs, Theater, Museen. Und das wird sich jetzt alles dadurch irgendwie verändern. Also das wäre so ein Aspekt, über den ich gerade so viel nachdenke. An sich verändert es ins Positive, dass es irgendwie diese, sich Zeit für eine Person zu nehmen und so wirklich so diese intensive Auseinandersetzung mit einer Person auf so langen Spaziergängen ist so etwas, da habe ich habe gespürt, dass ich das lang nicht mehr so gemacht habe, dass man sich 4-5 Stunden mal Zeit nimmt und auch mal Pausen aushält und nebeneinander schweigt und dann kommt irgendwie wieder was. So, das ist irgendwie ein anderes Gefühl von Intimität. Ja, total. Zum Thema Kunst und Kultur, wie machst du das momentan? Also wie konsumierst du da Dinge? Hast du da für dich einen Weg gefunden? Ja, also ich bin ja viel auf YouTube. Das ist so eigentlich meine Plattform. Mein YouTube-Account ist wie ein Haustier. So, das ist so ein gepflegter Algorithmus. Das ist wie so ein Garten, der gepflegt ist. Wie findet man dich denn, deine gelikten Videos und so? Oh, ich like nicht, also ich glaube, das ist so ziemlich privat, das ist gar nicht so öffentlich in den Raum, das ist so mein Account, so wo ich einfach nur, wo mir halt die Dinge, die mir angezeigt werden, irgendwie aufgrund der Dinge, die ich anklicke, das ist sehr kultiviert, sowas wie zum Beispiel absurde Sportarten, so abseits des Mainstreams, das habe ich so kultiviert, mir viel angeguckt und jetzt wird mir, weiß ich nicht, sowas wie Frisbee-Golf oder Fangen oder... Nice. Das passt zu dem, was ich letzte Folge über dich gesagt habe, dass du manchmal so ein bisschen spleenig bist. Ich finde, genauso stelle ich mir irgendwie auch deinen YouTube-Account vor. Ja, oder ich habe jetzt so einen Account entdeckt, wo so ein Mensch sozusagen die Formel 1 nachstellt, aber mit Murmeln. Und der baut so Strecken auf und macht so Rennen, aber der macht das richtig gut. Der schreibt so die Zeiten, also überall werden die Zeiten angezeigt, die machen Qualifying, Sonntag ist das Rennen, da ist so ein Publikum aus Murmeln und geil. Ja, und der kommentiert das so mit jeder Kurve, so als ob so eine Murmel, so eine Persönlichkeit ist. Ne? Also wirklich so, oh, jetzt überholt Mellow Yellow, Orange und in die letzte Kurve, so in diesem Formel-1-Duktus wirklich. Und das sind super aufwendige Videos und dieser Typ hat einfach so eine Leidenschaft, der liebt einfach Murmeln und der macht das, was ihm Spaß macht. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung, wenn Menschen sowas noch ins Internet stellen und für sowas Zeit haben, dann ist die Welt gar nicht so verloren, wie sie manchmal scheint. Wenn die Leute, es wird so viel Quatsch jeden Tag hochgeladen, es ist wunderbar, ich liebe es. Also, was wenn... Ich bin gerade in so einem Begeisterungsrausch. Ja, ich merke das. Wenn du jetzt YouTube öffnen würdest, was meinst du, was würde da für ein Video auf dich warten? Machst du direkt mal, ne? Ich kann das ganz schnell machen. Nice. Ich mach das direkt mal. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Okay. Also, eins der ersten Dinge, die mir hier zum Beispiel angezeigt wird, ist ein 10-minütiges Video mit dem Namen Water Tower Collapse Compilation. Wo einfach so alte Wassertürme umfallen. Und davon halt so eine Compilation aus Videos. Also. Sowas. Also. Schön. Also ich finde auch fallende Gebäude, das hat so eine krasse Ästhetik, so das berührt mich richtig. Also ich kann mir das angucken und ich bin wie so, wenn ich so ein Gedicht lese, so ich bin berührt. Also ich könnte mir das jetzt angucken und ich wäre richtig emotional gepackt davon, wie diese Türme da umfallen. Auch der Thumbnail reizt mich richtig. Also das werde ich mir auf jeden Fall speichern für später. Guckst du gleich nach der Folge dann an. Gucke ich mir sofort nach der Folge an. Sowas und ja. Gibt schöne Sachen dort. Ja. Mein Quarantänetipp. Ja. Einfach mal so in YouTube eintauchen und so einfach die absurdesten Sachen mal anklicken. So alles, was außerhalb der Blase und der eigenen Komfortzone ist von irgendwelchen Make-up-Videos. Aber einfach mal so 2-3 Stunden eintauchen und gucken, wie tief man kommt. Ja. Ja, und was für Leute da auch wirklich so mit wenig Aufwand, keine Ahnung, irgendwie für die Videos machen. Zwei Freunde von mir, Marc und Anton, haben von einem Video erzählt, wo ein Typ, ich weiß aber leider nicht mehr, wie der heißt, und das ist auch schon hornalt, der ist so ein Arbeiter, der in so Schichtarbeit arbeitet und jedes Mal, wenn der dann von der Nachtschicht oder so kommt, hockt er sich zu Hause hin und macht sich seinen Weizen auf oder was auch immer und dann labert der da so und ist eigentlich nicht, jetzt nicht bewusst politisch, aber in dem, was er so über seine Arbeit erzählt und seine Situationen so mega, so machtkritisch, weißt du, und so, ja, so klassismuskritisch, das ist total geil. Also das ist, finde ich schon krass, wie sich dann Leute auch dazu entscheiden, so, ich nehme das jetzt auf und dann lade ich das mal in dieses Internet rein. Ja, so. Und ja, ich bin auch, also manche Dinge, also ich sehe manchmal auch so Videos und ich denke mir, wie kann das 13 Millionen Klicks haben? Das ist absurd. Das ist ja so, das sind auch irgendwie Zahlen, die wirklich, die mich manchmal umhauen. Und gleichzeitig gibt es ja so eine Seite, wo man irgendwie, ich weiß nicht, leider nicht, wie sie heißt, aber da kann man sich Videos anschauen, die noch keinen Klick haben. Also die sich nicht mal die Leute, die es hochgeladen, selber angeguckt haben. Und ja, wird es quasi so nach Zufallsprinzip auf so ein Video geskippt. Auch mal interessant, was so eben kein viraler Hype ist, sondern das Gegenteil. Ja. Fabian, bevor wir noch über das Thema Zukunft weitersprechen, ist mir eingefallen, dass ich dich noch was fragen wollte, was jetzt aktuell ist. Und deswegen mache ich das jetzt mal zwischenreingeschoben. Du hast bald Geburtstag. Ja. Und du hast ja deinen Geburtstag verschoben. Also du hast deinen Geburtstag ja von August auf Mai verschoben. Du hast einen Wahlgeburtstag, erst gewählt von dir selbst. Ja. Und was ich ganz witzig finde, du bist ja eigentlich, also von deinem vorherigen Geburtstag bist du ja Sternzeichen Löwe und jetzt bist du quasi Sternzeichen Stier. Und ich finde, es passt beides hervorragend auf dich. Das finde ich immer wieder ganz witzig. Aber ich wollte dich nochmal fragen, warum hast du das eigentlich gemacht? Und wie lange läuft es jetzt schon so? Das läuft jetzt, das ist jetzt das dritte Jahr. Und ich hoffe auch nicht, dass alle Menschen in meinem Umfeld das hören jetzt. Weil eigentlich war es auch ganz witzig, dass jetzt auch viele Leute in mein Leben gekommen sind, die dachten, der 11. Mai wäre mein Geburtstag. Und auch mit so Irritationsmomenten verbunden, deine Mitbewohnerin sagt, du feierst im Mai, warum betont ihr das so, was ist da los, ich verstehe das nicht. Es hat schon so, und ich habe mir das einfach ausgedacht, weil ich gerne Geschenke und Kuchen hätte, weil im Sommer immer die Menschen in den Sommerferien sind und auf Festivals und ich möchte einen Geburtstag mit meinen Freunden feiern. Ja. Und ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Falafel machen oder einen netten Abend verbringen und meine Gäste bedienen und so einen schönen Abend machen. Und das war im Sommer nie möglich. Dann habe ich einfach gesagt, 11. Mai ist gutes Wetter. Nee. Ich habe nur einen. Das eine ist, am 11. Mai ist mein Geburtstag und der 2. August ist der Tag, an dem ich geboren wurde. So. Und wie handhabt das deine Mama zum Beispiel? Grüße an Fabians Mama. Für sie gilt das nicht. Ich war eine schwierige Geburt und meine Mutter musste viele Treppen steigen im Krankenhaus in den Wehen und ich glaube, sie weiß genau, an welchem Tag ich geboren wurde und welcher mein Geburtstag ist und das, sie ist da rigoros, sie hat so direkt so gesagt, so nein, ich mach da nicht mit, mach was du willst, ist mir egal, ich weiß, was an dem Tag passiert ist, das vergesse ich nie in meinem Leben, ja. Genau. Geil. Ja, ich finde, das ist aber auch so ein richtiger Fabian-Move. Und weißt du, was irgendwie merkwürdig ist? Weil ich bilde mir ein, vor 3 Jahren, 2016, ja stimmt, das war dann sozusagen, als wir uns wieder getroffen hatten für die Lesebühne, war dann so das erste Jahr wahrscheinlich, wo du das gemacht hast, weil da hast du mir das auch unmittelbar schon erzählt und ich war schon so, oh mein Gott, was ist das für ein Typ? So, aber klar, makes perfect sense to me. Ja, also ich möchte einfach so an dem Tag feiern, der sich gut für mich anfühlt. So, das ist mein Geburtstag. So. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann das ändern. Ich habe da so ein Recht drauf irgendwie. Ich feiere nicht zweimal. So, ich bin nicht die Queen. Aber und selbst wenn, also. Ja, ich weiß nicht. Also, das kommt nicht so gut an. Also, das kann man machen, aber da muss man schon mit Widerstand rechnen. Aber Fabian, du bist auch Löwe. Löwen würden genau sowas machen, zweimal Geburtstag feiern. Nee, einmal reicht. Ich bin froh, dass ich das jetzt auch irgendwie, das hat sich jetzt etabliert, das ist jetzt auch so den meisten Leuten irgendwie klar, dass der 2. August einfach kein Tag für mich ist. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Also ich kann das auch empfehlen, das mal in Erwägung zu ziehen. Viele Winterkinder vielleicht. Ja, also ich meine. Also ich bin ja zufrieden mit meinem Geburtstag, ich kann da nicht mitreden. Ende Mai, perfekte Zeit. Ja, das ist super. Aber sag mal, Fabian, wie machst du es denn dieses Jahr? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ist ja jetzt dann, also wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist es ja morgen dann. Ja, ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube, ich werde mir irgendwo, wenn das Wetter hoffentlich gut ist, draußen irgendeinen netten Ort suchen und dann mache ich quasi so eine Art Terminplan, ganz deutsch und ordentlich, und dann hat jeder irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder sowas, und dann kommen wir ein bisschen ins Quatschen und snacken was und trinken ein Glas Sekt. Also ich trinke dann quasi über den Abend hinweg vielleicht so 10 Gläser Sekt oder sowas. Ja, genau. Oder man setzt sich halt, holt eine Picknickdecke und da sind so 4 Spots und dann kann man da so Bäumchen wechselig spielen. Genau, irgendwie so. Cool, aber schön. Ich fand das auch so eine schöne Gelegenheit, irgendwie auch eben, was ich vorhin schon gesagt habe, nochmal so mit Menschen auch intensiver Zeit zu verbringen und auch in schöne Gespräche zu kommen, weil irgendwie dieser Anlass nochmal so einen ganz anderen Zugang zu Gesprächen und zu Menschen bietet. Ich meine, ich werde dieses Jahr 30. Diese Stimmt. Zahl ist ja auch irgendwie belegt. Die ist ja auch 30, irgendwie. 30, also, oh, krass. Da hängt ja irgendwie was dran an den runden Zahlen oft. Also, wie fühlt sich das an für dich? Das jetzt nicht. Ich bin immer im besten Alter. Ich bin immer für mich im besten Alter. Ich kann es jedes Jahr wiederholen und jedes Jahr sagen, es ist immer so, ich finde es geil, 29 zu sein, ich fand es geil, 22 zu sein. Das ist halt, was es ist. Da gibt es kein Bereuen oder kein, irgendwas wird schlechter. So, es geht. Ja, man kann es ja sowieso nicht ändern. Ja, ne? Es geht nur nach vorne, es geht nur nach oben. Es wird nur besser, glaube ich. Das ist gerade so meine Grundhaltung. Das ist aber eine schöne Einstellung. Meine Grundhaltung gerade. Ja, ich habe gerade so eine sehr optimistische Grundhaltung die letzten Tage. Deswegen. Na, dann können wir ja jetzt auch perfekt wieder weiter über das Thema Zukunft sprechen. Ja. Aber vielleicht hast du vorher noch einen Track für uns. Ja, ich habe einen Track. Und zwar Max Herre featuring Yoni, Sans Papier. Also ein Song, der mich wirklich jedes Mal, wenn ich ihn höre, ein wenig berührt und mir so auch so ein bisschen so Pipi in die Augen treibt. So. Also über halt sans papier, also ohne Papiere, so über quasi die Geschichte von dem Leben ohne Papiere in einer Gesellschaft, von der ständigen Angst abgeschoben zu werden, überhaupt von den Struggles nach Europa zu kommen, in Sicherheit, Asyl zu finden, das Asylrecht wahrzunehmen. Und ja, sehr, sehr, sehr lyrisch und sehr, sehr emotional, finde ich irgendwie. Und da hat Max Herre einen guten Song zusammen mit Yoni gemacht, auch als Ally schön. Halt. Fand ich eigentlich sehr schön. Er hat auch in Interviews darüber gesprochen und hat gesagt, er macht, obwohl er weiß, ist quasi ein Song darüber, hat es mit Yoni, eine Person of Color, zusammen aufgenommen und hat das thematisiert. Ein sehr schöner Song, wie ich finde. Schön. Und schon seit Tagen die Kälte in den Knochen, das Loch im Magen. 5 Uhr morgens, müssen raus. Matratze auf dem Boden, wer den Hinterhaus. Die paar Sachen packen, hastig waschen. Ein Leben aus karierten Plastiktaschen. Bin so müde vom Lügen, nur wem soll ich trauen? Wem kann mir kein Fehler erlauben? Ich geh lieber rot, trag ein sauberes Hemd. Sag ja und Namen mit sauberem Akzent. Bleib nie stehen, halt mich raus. Will kein Ärger, schau geradeaus um. Trotzdem finde ich keinen Platz. Wir verschwinden über Nacht. Und nur Gott weiß, wie lange das noch so geht. Ich hab keinen Namen, nenn mich Sans Papier. Sans Papier, Sans Papier, Sans Papier. Ich bin ein Punkt im Meer, nenn mich Sans Papier. Sans Papier, Sans Papier, Sans Papier. Für dich untergeht. 12 Mann im Vortransit, wir machen was gibt. Schlaf die Stirn am Vordersitz, mach die Doppelschicht. Für die Hälfte Western Union, Internetcafé, sag ihnen, dass es mir gut geht. Die alte Heimat, nur Pixel am Computer. Das Lachen meiner Nichte, das Gesicht meines Bruders. Er will nachkommen, trägt mein Öseltrikot. Und ich will sie ihm nicht nehmen, seine schöne Illusion. Und mein Vater fängt wieder an von früher. Erzählt mir den Hotels, die er gebaut hat. Montags früh von Tangier rüber, was die alte Welt uns hier noch gebraucht hat. Sie sagen, es gäbe keinen Platz mehr. Und sie holen uns über Nacht, denn nur Gott weiß, wie lange das noch so geht. Ich hab keinen Namen, nenn mich Sans-Papier. Sans-Papier! Ich bin ein Punkt im Meer, nenn mich Sans-Papier. Sans-Papier! Sans-Papier! Sans-Papier! Fühl mich untergehen. Ich würde so gern mit dir ausgehen, ist uns so riskant. Bei jeder Sirene zieht sich mir alles zusammen. Ich würde deine Leute gern treffen, nur was soll ich erzählen? Wie kann ich mich vorstellen, mein Name ist Sans-Papier. Sans-Papier, ungeklärt, ein Phantom, ein Punkt im Meer. Du hast mich gesehen, wir haben uns verliebt. Und dabei kurz vergessen, dass es mich nicht gibt. Und ich wollte nicht dringen, nur was soll ich tun? Du sagst, gib uns eine Chance, und meine Chance warst du. Und ich war Sans-Papier, unsichtbar. Blinder Passagier in Handschellen, Luftansage. Sie kamen über Nacht und sie sagten, mach keinen Krach. Und nur Gott weiß, wann wir uns wiedersehen. Du kennst meinen Namen, ich bin Sans-Papier. Vorhin wolltest du mich dann was fragen, ne? Irgendwie, glaube ich, zum Thema Zukunft. Ich hatte dich abgewürgt. Genau. Ja, also ich finde tatsächlich, wenn du nochmal kurz diesen Aspekt so von Clubkultur, würde mich sehr interessieren, wie du denkst, wie es da in Zukunft mit Corona weitergeht. Wie wird es sein, wenn die Clubs wieder aufmachen? So verschiedene Aspekte. Mhm. Wann campt die erste Person vor dem IFZ? Oder Was hast also, du für Vorstellungen? Ich habe noch gar nicht so viel darüber nachgedacht gehabt. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen. Da meintest du ja schon, die Leute werden da wahrscheinlich campen wie fürs neue iPhone, so vor den Clubs, wie vor den Läden anstehen. Ja. Und dann hatte ich aber ulkigerweise am Dienstag ein Interview mit den beiden, mit zwei Personen aus Mute, dem Geschäftsführer und dem Booker. Und wir haben halt da so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe halt eben auch gefragt, so was ging in euch vor, als ihr gehört habt, Corona, jetzt erstmal mindestens bis Herbst keine Partys mehr. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Besonderheit am Mute an sich, weiß ich nicht. Aber ich denke, man kann das auch auf alle Clubs ausweiten, dass jetzt halt so die Kreativität gefragt ist. So, wie können wir unser Publikum trotzdem erreichen? Also es gibt ja gerade auch in Leipzig und ich glaube auch in deutschlandweit so Aktionen, ne, so Crowdfunding-Kampagnen, es gibt es so. Ticket in Leipzig für die Clubs. Es gibt United Restream, dann gibt es jetzt bald noch United Restream Global und dann eben United Restream für Mitteldeutschland, also wo quasi die Künstler und Künstlerinnen auflegen, sodass man irgendwie halt zu Hause die Musik konsumieren kann. Und was ja so, glaube ich, oft ein bisschen schade ist, also was man teilweise beim IFZ sieht, teilweise im Mute und in anderen Clubs in Leipzig, bei sehr gut kuratierten kleinen Veranstaltungen kommen trotzdem nicht viele Leute, obwohl vielleicht die Künstler und Künstlerinnen, die da Musik machen, auch international bekannt sind. Und da haben wir halt so ein bisschen geguckt, okay, woran könnte das denn liegen? Und ich glaube, oft ist es halt wirklich so, das Mindset ist ja nicht so, also oder bei den wenigsten in meinem Gefühl, ich gehe in den Club, weil da jemand aufliegt, den ich als Künstler oder Künstlerin mega krass feiere, sondern oft ist ja dieser Hedonismus und alle meine Friends sind da, das, was ich vorhin halt auch ein bisschen gesagt habe mit der FOMO, ne, mit dieser Fear of Missing Out, alle meine Friends sind da oder ich hatte eine mega stressige Woche und will mich abschießen, ich will einfach nur alles irgendwie wegschütteln und das Rahmenprogramm ist mir vielleicht gar nicht mal unbedingt so wichtig. Manchmal setzt man sich vielleicht auch nicht mal mit dem Genre auseinander. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt wieder besser wird, wo die Leute bewusster von zu Hause aus die Kunst, die Musik konsumieren und eben merken, hey, das ist irgendwie schon krass so, was man sich da anhört, wenn da jemand sich hinstellt und sich ein Set konzipiert, wie die Deko ist an dem Abend und so. Und da bin ich halt so ein bisschen gespannt, wie die Rezeption quasi werden wird der Musik. Das ist ein interessanter Teil, den du da beleuchtest. Ich denke auch so wieder an so Zugänge. Also wer wird überhaupt, also weiß nicht, vielleicht, also ich glaube, die Gästelisten werden ganz schön voll sein, wenn es wieder losgeht. Egal, wie viele Leute dann in den Club können und ja, wenn auch noch alle auf einmal wollen, so und weiß ich nicht. Meinst du dann wieder so dieses Privileg, wer kommt dann rein und wer nicht? Weiß ich gar nicht mal, aber einfach so, wenn alle auf einmal wieder wollen, dann sind dafür ja die Kapazitäten gar nicht da und wird's, weiß ich nicht, Wie wird sich das verteilen? Und ja, die Leute, die irgendwie schnell auf Gästelisten kommen und da gut vernetzt sind, ich glaube, die müssen sich wenig Sorgen machen. Aber die anderen Besucherinnen vielleicht schon. Wer weiß. Ja, also ich denke schon, dass sich dieses Konzept Club, Party im Club, so wie wir das kennen, jetzt erstmal für eine Weile erledigt haben wird und dass da halt andere und kreativere Wege gefunden werden müssen. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass so Open-Air-mäßig eher wieder was stattfindet, weil halt kein geschlossener Raum. Und was ich jetzt halt zum Beispiel von Mute weiß, von den anderen Clubs weiß ich es eben leider nicht, die wollen so einen kleinen Wagen fertig machen, also wie so ein kleiner Späti, wie das zierlich-manierlich, was da unten am Kanal steht, quasi so einen Anhänger und damit in den Park wie so einen Späti-Verkauf machen und da halt aber eben auch Musik mitlaufen haben, um so ein Stück Subkultur quasi wieder in die Parks und unter die Menschen zu bringen oder eben zu gucken, wenn wir jetzt im Außenbereich Musik machen, dass man dann halt wirklich so Quadrate absteckt oder weißt du so. Also ich denke mir so, Fußballstadien werden wahrscheinlich die ersten Sachen sein, die wieder öffnen, weil die Leute einfach halt weird sind und da kannst du ja letztendlich die Sitze auch so... Ja. Ja, leider nicht. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, was da so für kreative Lösungen so kommen werden. Es ist eine kreative Szene und wir sehen ja jetzt auch schon eben, du hast ja gerade die ganzen Formate aufgezählt, wir sehen da ja schon irgendwie eine sehr schnelle Adaption, auch eine sehr professionelle Adaption irgendwie, also so Sachen wie United We Stream, was dann auch auf Arte läuft oder so, Das hat schon alles Hand und Fuß, das ist gut gemacht. Ja. Immer sehr gespannt. Ja, vielleicht können wir zu dem Thema ja auch gleich noch ein bisschen anteasen, wie es heute weitergehen wird mit unserer Folge. Ja. Wir haben nämlich von unserer lieben Freundin Christine ein Set bekommen. Das wird ganz am Ende der Sendung eine halbe Stunde laufen. Nur, dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt und im Nachgang werdet ihr, weil man das ja nicht auf Spotify hochladen kann, also über unsere Podcast-Plattform nicht, wird dann dieses Set bei SoundCloud zu finden sein, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Genau, die liebe Christine legt unter dem Künstlerinnennamen Crystal auf. Früher war das Crystal Rush. Und also ich kenne Christine jetzt schon seit einer ganzen Weile und ich finde, sie ist eine Person, also sie macht ganz, ganz viel verschiedene Kunst. Sie also macht zum Beispiel tatsächlich auch so, sie zeichnet und bastelt so ganz viel Kram und hat da immer so was Besonderes irgendwie dabei, irgendwas Schillerndes, auch so wie sie ihr Zimmer einrichtet, da ist ganz viel Rosa und ganz viel Pflanzen und alles ist irgendwie dreamy und genauso finde ich es auch oft ihre Musik, also sie integriert irgendwie viele verschiedene Stile so, also erstmal musikalische Einordnung ist schon so House Techno und auch 80er eben. Und sie selber bezeichnet das, was sie aber macht an Musik, jetzt sozusagen als Seance-Disco. Im Sinne von, dass in der Zeit, in der sie spielt, sie selber auch in so eine Art Trance kommt. Und wenn das Set vorbei ist, dann ist halt die Seance auch für die Leute beendet. Also das ist halt irgendwie genauso dieses Dreamy, was ich so meine. Ja, also Crystal hat mich auch schon mal richtig aus dem Leben geschallert. Ja. Also ich bin so weggeflogen. Das war. Was war das für ein Abend? Das war so geil. Das war im Links neben der Tanke. Mhm. Irgendwann. Unten in diesem Keller. Ich weiß auch nicht mehr, was der Anlass war, aber ich habe völlig die Zeit vergessen. Ja. Als sie aufgelegt hat. Ja, also ich finde, das ist irgendwie, also das Schöne bei ihr ist, die Musik ist so treibend und so fließend und bunt irgendwie und voller Emotionen. Und mich erinnert das immer so daran, dass wenn man sich mal fallen lässt, dann kann das Leben eigentlich doch auch so ganz schön sein. Weißt du, so irgendwie habe ich so den Eindruck, das ist so ein bisschen dieses Lockere. Und trotzdem ist da auch immer halt so ein bisschen Melancholie mit dabei. So diese blendenden Strobolichter im Club und dieser Rauch und das Düstere und so. Das ist irgendwie auch mit drin, ohne aber, dass es einen runterzieht. So diese düsteren Klangflächen und Bässe und dann halt aber so Give me that love, babe, Vocals oder sowas. Weißt du, also so dieses ein bisschen, ja. Ja. Ich finde, die Mischung ist immer gut zwischen so entspannend und aktivierend. Man kommt irgendwie in so einen ganz angenehmen Modus, wo man irgendwie, also man tanzt noch, man ist noch irgendwie da, aber irgendwie kommt man in so einen, in so einen guten Flow, der auch nicht so komplett alle Energie zehrt. Ja, genau. Ja, und ich habe mit Christine vor, ich glaube, jetzt 5 Jahren oder vor 4 Jahren mal ein Interview gemacht und das würden wir euch jetzt einfach mal vorspielen, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wer oder was Crystal eigentlich ist. Christine, wie bist du denn eigentlich zum Musikmachen gekommen? In meiner Familie wurde ziemlich viel Musik gehört, also hauptsächlich Platten und viel gesungen, viel getanzt. Und da war ich natürlich auch immer vorne mit dabei. Und irgendwann im Teenie-Alter, weiß ich nicht, habe ich halt auch echt viel in Plattenläden abgehangen und CDs gekauft, gehört, stundenlang. Es war halt meine Nachmittagsbeschäftigung nach der Schule. Und ja, ich habe auch Musikfernsehen. Das war damals noch echt gut. Viva 2 und VH1 habe ich mir einverleibt oder auch Musikzeitschriften ganz viel studiert und das wurde halt immer mehr. Und dann habe ich VHS-Kassetten aufgenommen mit Videos und CD-Mixe gemacht für Freunde oder für mich. Also so Memo-Listen und so ging das halt immer weiter. Bis ich mir irgendwann mit 16, 17 dann mein Equipment gekauft habe, 2 CD-Player und einen Mixer und angefangen habe zu üben. Und mit 18 dann auch einen ersten Auftritt hatte. Ja, genau. Und seitdem ist es immer noch eine Leidenschaft, die durch mein Leben führt. Gibt es spezifische Einflüsse auf deine Musik, die so immer wiederkehrend sind oder die immer wieder eine große Rolle spielen? Da kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir waren so, also ich und meine Clique, wir waren, sagen wir mal so 5, 6 Girls. Wir sahen echt aus wie eine Girlband. Unterschiedliche Haarfarben, irgendwie auch unterschiedlich geprägt. So die eine kam aus dem Hip-Hop, die nächste mochte Folklore besonders gerne oder Pop, Techno war ich dann oder ich, keine Ahnung, Rock. Und so sahen wir auch aus. Wir nannten uns die Muschikatzenpuppen und es gab so eine Sache, die uns immer verbunden hat. Also neben diesen verschiedenen Zielen, das war so, dass wir das Absurde unglaublich feiern konnten. Also es gab damals zum Beispiel einen Schlagersänger in Halle, der konnte keinen Ton halten, der hatte einen Mega-Dialekt. Es war unglaublich schräg und bescheuert. Der hatte dann auch einen Auftritt bei uns. Also wir haben Partys gemacht und dann gab es eben auch Schlagersänger Sven Barnes und dann habe ich am Ende noch aufgelegt und dazwischen hat noch eine Elektro-Punk-Band gespielt, Mesh Gordon, auch Megatypen. Also so schön bescheuert, ne? Unsinn machen, Blödsinn machen und ausrasten. Das war tatsächlich auch das erste Mal, als ich mit 18 in dem Club, in dem wir immer zu Konzerten waren, da durften wir unsere Party feiern mit besagten Sven Barnes und genau an dem Punkt, wo ich auflegen durfte, gab so Schlägerei. Gab so Schlägereien, die Party wurde aufgelöst. Aber vorher war es auch noch so, dass, also als ich 18 war, da war das irgendwie, ich kann das nur aus Zeitschriften, ne? So Indie und Elektro, cool. Funktioniert das super? Wieso hat das in dem Club, in dem ich war, wieso hat das da noch niemand gemacht? Und dann habe ich es halt an dem Abend gemacht, weil ich es cool finde und weil ich finde, es funktioniert. Naja, dann kamen so Stimmen aus dem Publikum, die ich leider auch gehört habe. Entscheide dich doch mal für eine Richtung und entweder Rock oder Elektro. Oh, jetzt bin ich schön hallisch, ne? Genau so war es. Naja, und dann eben gab es die Schlägerei und die Party wurde abrupt beendet und der Laden war voll und dann ganz schnell leer. Christine, was ist denn elektronische Musik oder Musik im Allgemeinen so für dich? Also Musik an sich, erstmal, also ich glaube, da kann man den Bogen ganz weit schlagen. Warum mag meine Oma Schlager, ne? Höre ich mir auch gerne an. So, finde ich auch super, mich da einzufühlen und auch so Melodien und Texte. Es ist mega. Elektronische Musik hat ja nun weniger Text. Das heißt, es, also für mich geht es immer mehr ums Fühlen. Und also wenn es eine coole Hookline gibt, dann bin ich auch dafür zu haben. Ich hatte letztens einen Track gehört, der hieß I Bang My Head. Fand ich mega gut. Ich weiß nicht, ich bin super emotional bei Musik. Also ich komme bei elektronischer Musik auch stark in so ein Gefühl von Trance. Also wenn man so einen Flow hat und die Drums treiben einen an und der Bass wabert im Rhythmus deines Körpers und dann gibt es noch eine Melodie, die dich noch weiter, die dich fühlen lässt. Und du bist in irgendeinem Zustand, den ich gerne beschreibe mit verknallt sein. Also irgendwas so, wenn es richtig gut läuft, ne? Dann hast du ein Kribbeln im Bauch, dann weißt du nicht, ob du heulen oder lachen sollst. Und geht man jetzt auch mal mit dem DJ, mit der Kommunikation zwischen DJ und mir im Publikum. Wenn das dann fließt, das ist ein unglaublich cooles Gefühl. Verknallt sein. Wie nimmst du die Clubkultur in Leipzig so wahr? Also vielleicht auch im Vergleich zu anderen Städten, die du bisher so kennengelernt hast, sowohl als Gast als auch als Artist? Also es gibt irgendwie die großen, die Mamas und die Papa-Clubs, IFZ, Tille, Island, so das sind die Clubs, da gehe ich hin, da weiß ich, was passiert, ich weiß ungefähr, wie das Publikum drauf sein wird und ja, ist eigentlich ziemlich vorhersehbar. Ich kann sagen, ich mag es unvorhersehbar und ich mag es abenteuerlich und ich mochte so Läden wie Goldhorn und Ostapotheke sehr. Und das fehlt mir so in Clubkultur, ne? Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl oder würde ich mir wünschen, dass die Musik mehr gefühlt wird und es nicht so als, also was ich ganz oft so wahrnehme, ist jetzt sehr subjektiv, aber vielleicht auch gewagt. Aber dass es eher so ein Abarbeiten ist im Club und mir das Gefühl häufig fehlt für einen Abend, für eine Stimmung, für den DJ, für die Arbeit, was der da macht. Oder der kann es auch tierisch verkacken und die Leute feiern trotzdem weiter und ja, ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Letzte Frage. Inwieweit findest du, ist Clubkultur politisch oder sollte es vielleicht sein? Ja, das ist halt auch die Frage, ob Kunst immer politisch sein muss. Ich finde, eine Clubkultur, also ich gehe mal nicht davon aus, dass Musik immer politisch sein muss. Ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung. Ich für mich, wenn Spaß politisch ist, dann ist das für einige Menschen eben so, für mich nicht. Für mich geht's. Ich finde auch, politisch ist so auferlegt. Hat auch irgendwie nichts mit Spaß und Freude für mich zu tun oder mit Liebe und Freundschaft und das ist für mich eine zwischenmenschliche Beziehung und ich finde, dieses politisch Auferlegte macht es immer so schwer und vielleicht ist es auch deswegen häufig so, dass dieses Abarbeiten in Clubs, also was ich so empfinde, so auftritt. Deswegen würde ich lieber sagen, also ich finde, dass die Gäste und auch das Personal eine gegenseitige Verantwortung tragen, wie mein Abend verläuft, ob ich, also dass es friedlich sein sollte. Und da trägt eben jeder die Verantwortung und nicht nur der Club. Wir sind ja am Ende der Club. Ja, also irgendwie finde ich, das, was sie sagt, wovon sie inspiriert wird, so diese Liebe für das Absurde, was sie so in einem Freundinnenkreis geteilt haben, ich finde, ja, das merkt man ihrer Musik total an, also auch so ihrem Wesen. Und mag auch so diese Genrebrüche, die sie letztendlich thematisiert, ne? Von dieser Party, von der sie spricht, wo sie sagt, ja, da habe ich ein bisschen Indie gespielt und dann auch mal ein bisschen Elektro und die Leute haben es halt nicht so gefeiert, aber sie hat es halt gefeiert und das finde ich irgendwie gut. Ja. Und was ich auch ganz schön finde, wie sie so das Gefühl beschreibt, was ihr Musik oder auch elektronische Musik gibt, wie sie sagt, das ist so ein bisschen wie verknallt sein. Also das fand ich irgendwie ganz, ganz eindrücklich, weil das kann ich auf jeden Fall auf jeden Fall auch irgendwie teilen, so. Weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, voll. Also es ist, weiß ich nicht, so ein, eben dieses, es ist so eine sehr schöne ästhetische Art und Weise, so die Welt ein bisschen zu vergessen und ein bisschen zu sich zu finden. So, das ist so ein schöner Zugang. Also das können ja andere Medien auch, aber Musik ist, glaube ich, so einer, der sehr zugänglich ist. So ein Weg, da so zu sich zu finden und in so einen Flow zu kommen und ja, also vielleicht zugänglicher als Literatur oder Kunst oder Ähnliches. Ja. Ich glaube, ich würde an der Stelle auch gerne noch einen letzten Track spielen, bevor wir dann nochmal über das letzte Thema, was mit Christine auch in dem Interview angesprochen wurde, Clubkultur und Politik sprechen und dann das Set kommt. Und zwar gibt es einen Song, den ich zurzeit sehr feiere, der heißt Friends von Leviation Room. Und dieser Song hat so einen ganz starken 60s, 70s Psychedelic Vibe. Oh. Und das ist, super. Ja, und das ist irgendwie gerade was ich sagen muss, was ich in Quarantäne irgendwie ganz schön lebe. Also ich liebe ja eh so diese 60er, 70er Ästhetiken auch. Aber ja, irgendwie, der Song hat es mir auf jeden Fall gerade angetan. Ja, schön. So Musik höre ich gerade auch viel, so funky Musik. So die, weiß nicht, irgendwie, die belebt mich ein bisschen. Ja, genau. Obwohl, muss sagen, der Song ist auf jeden Fall eher entspannt, aber... So ein bisschen sexy Vibes. Ja, sexy Vibes, genau. Der hat auf jeden Fall sexy Vibes. Schön. Thank you. Genau, also Friends von Leviation Room und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Fabian, Clubkultur und Politik. Und ich finde, das schließt ja auch irgendwie ganz schön an das an, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich wie wird es mit den Clubs vielleicht nach Corona so weitergehen. Aber was sagst du denn zu dem, was Christine so sagt, dass eher so die Musik und die Kunst als Selbstzweck steht? Ich kann die Position sehr gut verstehen und fühle das auch sehr oft, wenn ich eben in diesen Momenten der Freude bin und so, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Der Punkt für mich ist immer, überhaupt in diese Situation zu kommen, in der ich das spüren kann. Und da wird es auf einmal wieder politisch, wer hat den Zugang dazu? So, also klar, in diesem reinen Moment der Musik, so, also völlig so glücksdurchflutet, dann spielt das wirklich so, nur in diesem Moment ist das nicht existent für einen selber. Das ist so mein Gefühl. Aber so alles, was drumherum passiert, so welche Menschen auflegen, welche Menschen Zugang haben, wie die Netzwerke sind, also wie Leute überhaupt auf diese Veranstaltung aufmerksam werden und wer das Geld für den Eintritt besitzt, so. Alles andere ist politisch. So, also ich finde dieser Kern, ich kann diese Haltung, also ich will das auch nicht irgendwie jetzt, was Christine gesagt hat, irgendwie so unterbuttern, das stimmt, so, ich fühle das auch, nur alles drumherum ist halt politisch und da wird es halt irgendwie, das muss man dann auch ganz deutlich sagen, so, dass da auch, immer noch viel passieren muss, so, auch in den, progressiven Clubs in Leipzig, so, und ja. Ich finde auf jeden Fall, woran ich auch ganz oft oder worüber ich ganz oft nachdenken muss, ist, dass ja gerade so, als die EDM, also diese elektronische Tanzmusik entstanden ist, ne, so erstmal über Disco House und dann so Techno, gerade die Techno-Szene in den 90ern, jetzt zum Beispiel in Berlin, ne, das ist ja so, die queere Szene war da irgendwie von Anfang an vertreten, so, und da sollte ein Platz für alle geschaffen werden. Und gerade auch, wenn man ja bedenkt, dass Disco und House irgendwie aus afroamerikanischen und homosexuellen Kontexten kommen und Szenen, das ist ja irgendwie diese elektronische Musik im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Popmusik, die ja eher massentauglich ist, stellt ja so einen Schutz- und Entfaltungsraum dar. Und ich finde inzwischen, oder so war es halt früher, ne, mit diesen Underground-Szenen auch und so. Und inzwischen ist es aber halt so, finde ich, so ein etabliertes Genre. Klar, diese elektronische Tanzmusik und dieser subversive Charakter ist irgendwie in den Hintergrund getreten. Und da habe ich jetzt halt schon wieder manchmal das Gefühl, wenn das Entertainment halt so im Vordergrund ist, das ist ja auch alles schön und gut, ne? Auch so wie Christine das sagt, so es geht um den Spaß und das ist ja auch total wichtig. Wir alle brauchen Hedonismus, weil was hat das Leben sonst für einen Sinn, wenn nicht irgendwie Genuss? Aber man muss ja ein Zusammenleben ermöglichen, in dem alle quasi gleich die Chance haben, dieses Entertainment zu genießen. Ja. Und ich finde, das ist halt irgendwie oft problematisch. Das ist ja auch ein bisschen das, was du jetzt halt gesagt hast, ne? Genau, also wirklich Clubs so als safer spaces zu begreifen, ist, glaube ich, etwas, was bei der, wenn man darüber spricht, jetzt die Clubs wieder zu öffnen, was so ein wichtiger Teil der Debatte sein muss. So, wie schaffen wir es, dass alle Menschen, die auch diesen Raum brauchen, als Schutzraum tatsächlich, um sich frei zu entfalten, wie schaffen wir es, dass das quasi die Tickets, die verfügbaren, irgendwie fair verteilt werden vielleicht, ne? Und dass nicht nur irgendwie Leute, die irgendwie in privilegierteren Stellungen sind oder irgendwie, ja, jemanden halt, die ganzen Leute kennen, die in Clubs arbeiten, dass man so super volle Gästelisten hat, wie man das irgendwie, es muss ein Diskurs darüber stattfinden, wie das irgendwie wieder eröffnet wird, ob man vielleicht sogar, wenn der Andrang so groß ist, irgendwie Tickets verlost oder sowas oder weiß ich nicht, irgendwie, man kann nur einmal im Monat gehen, damit alle quasi gehen können, irgendwie, solche Sachen, aber ich glaube, da muss auch viel über Gerechtigkeit gesprochen werden und Zugänge, sind so meine Gedanken. Ja, und ich finde, das ist ja wirklich gerade so die Politisierung der Clubkultur, die ja notwendig ist, um eben Menschen, die in der Diskriminierung oder in der Marginalisierung leben, um die zu schützen, sei es jetzt halt irgendwie so das bekannteste Beispiel sexistische Übergriffe im Club oder aber eben so Barrierefreiheit, ne? Und zwar nicht nur zum Beispiel finanzielle oder informative, das ist ja auch eine Barriere, wenn jemand nicht Social Media verwendet und dann nicht informiert wird oder wie auch immer, sondern eben auch halt zum Beispiel kommen Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung überhaupt in den Club und können die feiern oder nicht. Und das ist ja dann auch nochmal spannend, gerade wenn der Andrang, wie du es so prophezeist, so krass groß wird, welche Menschen da halt noch umso mehr von vornherein ausgeschlossen werden, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, oder Menschen, weißt du, so mit Panikattacken. Und dann finde ich es immer irgendwie so schwierig zu sagen, ja, dann sollen die halt einfach irgendwie nicht in den Club gehen und so, wo ich mir denke, ja, aber wenn sie es halt gerne wollen, warum gehen wir denn alle in den Club so, weil wir es halt feiern wollen? Und wieso wird manchen Menschen von vornherein der Zugang verwehrt? Und da ist halt die Clubkultur letztendlich ja mit ihrer, also mit dem Ausgrenzen natürlich ein Politikum, ja, irgendwie. Also es ist auch, ich denke schon, dass das irgendwie auch die, so viele Clubs auch in Leipzig so schon auch sehr progressiv denken und sich darüber Gedanken machen und das versuchen mit ihren Mitteln zu vereinbaren irgendwie. Aber ja, es muss noch viel passieren, glaube ich, aber das ist ja überall so. Ja, und es gibt ja auch schon viele, viele Sachen, die also die irgendwie in ein Bewusstsein treten. Und ich denke auch gerade so, und das ist ja das, was Christine auch anspricht, so dieses Miteinander. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, wofür halt ein Bewusstsein geschaffen wird, dass ich halt nicht in den Club ramle, rotz besoffen und mir dann irgendwie total egal ist, was mit allen anderen Menschen um mich herum passiert, weil ich meine, dass ich mich darauf verlasse, dass der Club das halt zu regeln hat, ne? Sondern dass halt jede Person, die da miteinander auf einem engen Raum ist, irgendwie eine Verantwortung füreinander trägt. So. Und das fand ich sehr wichtig. Das fand ich sehr gut, dass sie das nochmal gesagt hat. Weil das ist natürlich auch immer irgendwie leicht, an so eine Institution dann die Verantwortung abzugeben und abzuschieben, ne? Ja, gut. Ja, okay. Wollen wir mal in das Set reinhören von Christine? Auf jeden Fall. Schön. Dann viel Spaß. Und wir hören uns nachher nochmal kurz, ne? Ja, und jetzt sind die 2 Stunden auch schon fast wieder vorbei, ne? Ja, so schnell geht's. Ja, genau. Also wir laden euch das Set von Christine zu Soundcloud hoch und die Podcast-Folge könnt ihr wie immer dann auch über Spotify, Podigee und Deezer nachhören. In der Radio Blau Mediathek wird es die Folge auch für eine Woche geben und ich habe jetzt auch erfahren, dass man die sogar als MP3 herunterladen kann. Das hat nämlich mein Vater gemacht. Er hatte dann die Radio Blau Sendung auf seinem Handy. Auch ganz sweet. Super. Ja. Cool. Ja, dann. Genau, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Gut. Ciao.